Anbetung bringen wir dir, Jesus, Gottes Lamm. Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich mehr zwingen kann. Der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Christus, auf Golgatha hast du den Feind besiegt, deine erlöste Schar anbetend vor dir liegt. Aus dunkler Leidensnacht stiegst du zum Licht empor, dann brach mit aller Macht Jesus dein Sieg hervor. Herr, eine Botschaft heut neu unser Herz beglückt, Jesus, der Herr der Herren, bald seine Braut entrückt. Froh warten wir auf dich und machen uns bereit. Bald werden wir dich sehen, Jesus in Herrn.